Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Zusammen, herzlich willkommen bei Omega Tau. Heute gibt es mal wieder eine Episode von mir. Und zwar war ich neulich im Alb-Donau-Kreis unterwegs in der Nähe von Ehingen und habe dort den Wanderschäfer Sven de Vries besucht. Wir haben erstmal eine gute Stunde uns hingesetzt und quasi theoretisch ein bisschen gesprochen und sind dann zu den Schafen gefahren und haben uns die vor Ort angeguckt und ich habe noch gesehen, wie die aus dem Pferch rausgelassen wurden. Das heißt, wir haben mal wieder so eine zweiteilige Episode. In dem zweiten Teil ist die Audioqualität nicht so toll. Es war relativ windig dort und ich hatte nicht wirklich das richtige Equipment, um damit umzugehen. Das heißt, man hat relativ starke Windgeräusche. Ich bitte, das zu entschuldigen. Das ist aber ein relativ kleiner Teil, nur am Ende. Für alle die, die sich diesen zweiten Teil sparen wollen, möchte ich deshalb schon mal hier am Anfang auf den Twitter-Account von Sven hinweisen, der wirklich sehr nett ist. Also kann ich sehr empfehlen, da einfach mal reinzuschauen und ihm eventuell zu folgen. Ihr findet ihn unter dem Namen Schafzwitschern auf Twitter. Er ist da eigentlich tagesaktuell dabei, seine neuesten Erlebnisse mit den Schafen kundzutun. Gut, dann legen wir auch direkt schon los. Wie immer stellt halt, sich halt, stopp, ganz so schnell geht's jetzt doch noch nicht los. Ich habe nämlich noch ein kleines Update, das ich unbedingt noch loswerden will. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen ein Amazon-Päckchen bekommen. Ich habe nämlich von einem Hörer etwas von meiner Amazon-Wunschliste geschenkt gekriegt, das Buch Monte Cristo von Martin Suter. Und ich habe mich natürlich total gefreut. Es ist immer echt schön, wenn man so eine Art persönliches Feedback bekommt und eine Wertschätzung von den Hörern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf. Insofern bedanke ich mich einfach anonym. War echt eine schöne Überraschung. Und ich habe das Buch schon gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Da geht es um so einen Journalisten, der einen Bankenskandal aufdeckt oder vielleicht doch nicht aufdeckt. War echt super spannend, also kann ich euch allen empfehlen. Genau, also nochmal ganz herzlichen Dank und jetzt geht's wirklich los. Mein Name ist Sven de Vries, ich bin 34 und arbeite als Wanderschäfer, als Schäfer. Und ja, bin hier unterwegs mit meinen zurzeit 732 Schafen, meinen 2 Hunden. Genau. Und du bist ausgebildeter Schäfer oder ich weiß nicht, wie man den Job richtig genau, nennt. Genau, der Beruf nennt sich Tierwirt, Schwerpunkt Schäferei. Mhm. Da gibt es verschiedene Tierwirte, Schweinehaltung, Geflügelhaltung, Fischhaltung, glaube ich, und Pferdewirt. Und ja, ist eine 3-jährige Ausbildung und ja, mit Berufsschule ganz normal. Ja. Ausbildungsberuf. Ja. Und kann man dann auch seinen Meister machen? Ja. Okay. Genau. Der Meister, einmal lernt man halt betriebswirtschaftliche Teile, kann halt nachher den Betrieb führen. Und ein anderer wichtiger Teil der Meisterschule ist dann die Ausbildung der Lehrlinge, der pädagogische Teil. Und das wird dann auch speziell nochmal geprüft. Und genau, da gibt es dann nachher 2 Prüfungen für die Meister. Eine ist halt der betriebswirtschaftliche Teil, wo man einen Betrieb sich überlegt oder einen eigenen Betrieb oder den Lehrbetrieb quasi mal durchrechnet, sich Perspektiven für den überlegt. Und der andere Teil ist dann halt, wie bilde ich einen Lehrling aus und motiviere den, seine Aufgaben zu machen oder ja, genau so. Und das hast du auch gemacht? Den Meister? Nee, den habe ich nicht gemacht. Okay. Vielleicht irgendwann mal. Wir sind bei uns in der Schäferei, sind wir jetzt zwei Schäfer und der Lehrling. Und mein Kollege, der macht jetzt im nächsten Jahr seinen Meister. Genau, dass wir nachher auch Lehrlinge ausbilden können. Ja. Im Augenblick macht das noch mein Lehrmeister, der genau stellt für uns quasi noch den Meister. Ah, okay, verstehe. Hat aber die Ausbildung der Lehrlinge schon auf uns übertragen. Mhm, mhm. Jetzt hast du gerade von Betrieb gesprochen, das heißt, du hast noch mit jemand anderem zusammen diese Firma oder wie kann man sich das vorstellen? Also gehören die Schafe dir? Zum Teil im Augenblick. Also es ist so, fängt man vielleicht ein bisschen früher an. Ich habe 2008 meine Ausbildung bei der Schäfereigenossenschaft Finkhof angefangen und habe dann da auch meine 3 Jahre Ausbildung gemacht. Man kann auch zwischendurch wechseln, aber ich habe mir damals gedacht, ich mache das auf einem Betrieb, weil ich ja nach einem Jahr so mal grob Bescheid weiß, wie das überhaupt funktioniert. Im zweiten Jahr auch den Betrieb schon viel mehr verstehe und wie es läuft und dann halt vielleicht im dritten Jahr auch schon mehr Verantwortung übernehmen kann und habe dann die 3 Jahre auf dem Betrieb gemacht und bin dann danach auf einen anderen Betrieb gewechselt, um was anderes zu sehen quasi. Und dann hat man mich nach 2 Jahren angerufen, dass mein Meister einen Motorradunfall hatte und die jetzt relativ schnell den Betrieb übergeben wollen an Nachfolger. Und ja, dann bin ich hingefahren, wir haben uns zusammengesetzt, unterhalten, wie das laufen könnte. Und damals hat ein Freund von mir oder Bekannter dann auf dem Finkhof gearbeitet. Der hat gesagt, er hätte auch Interesse dran, diesen Betrieb mit zu übernehmen. Und dann haben wir uns zusammengetan und sind die ganze Sache mal angegangen. Mhm. Jetzt ist 1 Jahr rum und ja, haben uns mit dem Finkhof auf so ein Abzahlungsmodell geeinigt. Und übernehmen jetzt Stück für Stück die Herde. Okay, das heißt, ihr seid da gerade mitten in so einem Übernahmeprozess genau. Irgendwie. Okay. Übernehmen halt immer mehr das Alltagsgeschäft. Im Prinzip machen wir jetzt schon so komplett und übernehmen halt quasi immer mehr Aufgabe. Da hängt auch noch viel Verwaltungskram dran. Das macht der Finkhof im Augenblick noch für uns. Ja. Den ganzen Bürokram. Und wir konzentrieren uns mal auf die Schafe und das übernehmen wir dann halt Stück für Stück. Ja, okay. Und wenn das Finkhof heißt, das heißt dann, da gibt es tatsächlich einen Hof und da sind auch Stallungen dann. Mhm, okay. Genau. Und wir ist das irgendwo hier in der Nähe? Nee, das sind von hier 65 Kilometer ungefähr. Ach, das ist Bad Wurzach, oder? Ja, genau. Okay. Also für unsere Hörer, wir sind jetzt hier in Ehingen an der Donau oder in der Nähe von Ehingen an der Donau. In, ich weiß nicht, ist es schon Oberschwaben hier oder noch ja. Alb? Keine Ahnung, Alb-Donau-Kreis. Genau. Ja. Okay. Und da gibt es dann aber einen Hof. Sind die Schafe dann im Winter dort oder sind die im Winter auch draußen? Die sind auch draußen. Also okay. Wir nutzen den Stall eigentlich nur für unsere Lammzeiten. Mhm. Das sind 2 Stück. Eine im Februar, März und eine im August, September. Und jetzt im Augenblick steht halt eine Lammzeit kurz bevor. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Mütter, die da zum Lammen kommen, das haben wir mit dem Ultraschall festgestellt, haben wir nach Hause gefahren mit dem LKW und ja, die warten jetzt quasi drauf, dass sie dann kommen und dann geht's mit dem Lammen los. Mhm. Und die fahren wir dann im Herbst wieder rauf. Und im Winter läuft das dann so, dass wir hier auf der Alp im Prinzip bis zum 15. November, das ist so der Zeitpunkt, wo die Bauern Gülle fahren dürfen. Da haben wir oben im Bereich Justing sehr gute Kontakte zu den Bauern und die warten auch immer mit dem Güllefahren, dass wir die Wiesen alle nochmal abweiden können von denen. Und dann geht's für uns auf die Reis, dann machen wir uns mit den Schafen auf den Weg und ziehen im Prinzip diese 65 Kilometer im Zickzackkurs nach Haus, sind dann ungefähr Mitte Februar in Bad Wurzach, Arnach, lassen da dann wieder ein paar Schafe und ihn nehmen quasi die, die jetzt im Sommer gelammt haben und die Lämmer und die, die im Winter dann nicht zum Lammen kommen, machen, dann machen wir auch wieder einen Ultraschall, die nehme ich dann mit und gehe mit denen weiter. Ah, okay, das heißt, du wanderst im Prinzip das ganze Jahr, ja, mehr oder weniger. Okay. Genau. Okay. Und jetzt hast du gesagt, 700 Schafe, die stehen jetzt momentan hier in der Nähe. Das sind jetzt 700 minus die, die jetzt zum Lammen auf dem Hof sind, oder sind? Genau. Okay. Weil das ist ja, also dann sind jetzt noch 550 ungefähr hier. Ach so. Nee, sondern es ist so, dass wir jetzt hier, deswegen ist eigentlich, wenn man von Betriebsgrößen spricht, geht man immer von Mutterschafen aus. Mhm. Da haben wir 650 Mutterschafe. Mhm. Jetzt sind hier halt mit Mütter und Lämmern ungefähr 732 sowas, haben wir ausgerechnet, jetzt auch länger nicht mehr gezählt. Und zu Hause sind nochmal 233 plus 140, also irgendwie 1000 Schafe. Ja, genau so. Okay. Im Gros haben wir das jetzt im Augenblick zusammen. Jetzt kommen die Lämmer, dann sind es wieder mehr. Ja. Aber deswegen rechnet man eigentlich, wenn man von Betriebsgrößen spricht, immer mit Mutterschafen, weil das ist halt eine konstante Größe. Und alle, die sich damit auskennen, können sich dann auch ungefähr vorstellen, wie groß der Betrieb ist, ja, tatsächlich. Okay. Genau. Und das ist bei uns, das ist ein mittelgroßer Betrieb, aber halt einfach eine Vollerwerbsschäferei. Da leben wir mit 2-3 Leuten mit dem Lehrling, leben halt komplett davon. Wir sind jetzt hier an deinem Wohnwagen, eben wie gesagt in der Nähe von Ehingen, und die Schafe stehen jetzt, ich weiß nicht, Kilometer oder so von hier entfernt, momentan in einem Gatter und machen da ihre, in einem Pferch, ihre Mittagspause. Genau. Und das sind jetzt aber alle 700 Schafe. Ja, also. Und das heißt, du wanderst auch mit 700 Schafen? Ja. Weil das ist ja eine irre Anzahl, oder? Ja, aber normal. Also okay. Genau. Okay. Oft haben wir mehr dabei. Jetzt hatte ich ja bis vor kurzem, waren nur alle, fast alle zusammen. Und im Herbst sind es ein paar 1200, die wir dann zusammen haben. Und ja. Und das halt, kannst du als Einzelperson mit zwei Hunden, hat man das im Griff? Ja. Okay. Sollte man. Okay. Wir haben jetzt zur Hilfe, das haben wir eigentlich mit der Übernahme von dem Betrieb angefangen, haben wir auch immer Praktikanten dabei. Das ist für uns zum einen schön, weil wir mehr Zeit haben mittags, weil wir so das Ganze nebenher, es gibt noch relativ viel nebenher. Das müssen wir nicht alleine machen, oder die können es auch mal während den Hütezeiten machen. Und deswegen bin ich jetzt zusammen quasi mit dem Praktikanten hier. Muss es nicht allein machen, aber es geht auch allein. Mhm. Und ist auch eigentlich üblich. Mhm. Also die allermeisten Schäfereien sind dann alleine unterwegs. Mhm. Okay. Und wie bringen die Schafe Geld? Also ich habe gehört, Wollpreise, damit kann man eigentlich kein Geld mehr verdienen, weil das Scheren mehr, also die Schuhe mehr kostet, als man für die Wolle kriegt, oder sich das kaum rechnet. Ja. Ist es dann das Fleisch? Ja, es gibt Betriebe, die legen ihren Schwerpunkt auf Milch. Die machen oft eine Selbstvermarktung, weil sich das auch dann erst eigentlich rentiert mit einer Käseherstellung. Die haben dann noch eine Käserei angeschlossen. Genau, das ist die eine Möglichkeit, mit Schäferei Geld zu verdienen. Die haben oft weniger Schafe und sind hofnah, weil es halt auch mit dem ganzen Melken und Käserei und sowas sich anbietet. Ja. Und die anderen Betriebe, die leben vom Fleisch und der Landschaftspflege. Mhm. Landschaftspflege ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei den Hüteschäfereien. Und mit der Wolle, es ist quasi, oder es kann können zusätzliche Einkünfte sein. Man kriegt nicht mehr viel für die Wolle. Früher haben Schäfer hauptsächlich von der Wolle gelebt. Mhm. Das ist jetzt halt einfach nicht mehr so. Aber ja, Ich meine, wenn man die Schuhe davon bezahlen kann, ist ja auch schon mal was. So. Und man muss Schafe scheren, oder? Ja. Das also ist keine Option, die nicht zu scheren. Es gibt Rassen, die man nicht scheren muss, die werden im Hobbybereich gehalten, spielen aber in den großen Schäfereien keine Rolle. Genau, und einmal im Jahr sollten Schafe geschoren werden. Mhm. Weil die Wolle sonst immer weiter und weiter wächst und oder was würde passieren? Genau, okay. Und die sind halt auch sehr lange auf Wolle gezüchtet worden. Mhm. Also es gibt verschiedene Nutzungsarten und unsere zum Beispiel, das ist das Merino-Landschaf, das ist eine Zweinutzungsrasse, die ist auf Wolle und Fleisch gezüchtet worden und ja, die haben halt auch eine ordentliche Wollproduktion, ja. Also ungefähr 4 Kilo Wolle holt man von so einem Schaf runter. Ja. Unsere Schafe sind sehr groß, da sind es wahrscheinlich eher 5, aber genau, die müssen dann einmal im Jahr, muss das einfach runter. Ja, ja. Ist die nicht so warm. Und du hast in der Herde auch ein paar Ziegen, oder? Mhm. Die haben wir neu dabei, haben wir jetzt auch angefangen. Es hängt auch mit der Landschaftspflege zusammen. Da war einfach der Wunsch vom Landschaftspflegeverband, dass gegen die Verbuschung noch zusätzlich was gemacht wird. Und da bieten sich Ziegen an. Mhm. Und wir kriegen halt zusätzliche Gelder dafür. Und da wir Ziegenhaltung nochmal ein ganz eigenes Ding ist, haben wir uns dann umgehört, geschaut, haben bei einem befreundeten Milchbetrieb angefragt und nehmen jetzt den Sommer über die Nachzucht, die jungen Ziegen quasi, von der Schäferei mit und liefern die im Herbst wieder ab. Und dann beginnen sie dann halt das Jahr drauf ihre Karriere als Milchziege. Mhm. Und wir nehmen die Nachzucht vom nächsten Jahr dann wieder mit. Okay. Da müssen wir uns im Winter nicht drum kümmern. Ja. Das heißt, ihr habt als Schafrasse das Merino-Landschaf. Ist das eine europäische Rasse? Ja. Okay. Also es ist eine, die ist noch nicht wahnsinnig alt. Das ist, es hat in Deutschland relativ viele Schafrassen. Wir geben das Leineschaf zum Beispiel. Das sind alte Landrassen. Mhm. Und in Spanien gab es das Merino-Schaf. Das war aufgrund der feinen Wolle damals ein sehr wertvolles Schaf. Stand, glaube ich, auch Todesstrafe drauf, diese Schafe aus Spanien auszuführen. Mhm. Und als Geschenk quasi hat der damalige spanische König weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich glaube, 50 Schafe verschenkt. Die sind hierher gekommen und die hat man mit den heimischen Rassen eingekreuzt. Mhm. Und daraus ist das Merino-Landschaf entstanden. Dieses Merino-Schaf, das spanische Merino, kann man aufgrund des Klimas hier in Deutschland nicht halten. Mhm. Dafür ist es zu feucht, wir haben zu viele Niederschläge und es fehlt Wollfäule geben. Mhm. Okay. Und welche Ziegenrasse habt ihr? Das ist jetzt WDE, Weiße Deutsche Edelziege, ist eine Milchrasse. Okay, okay. Und die ziehen dann mit der Herde Schafe und Ziegen gemeinsam? Genau, das funktioniert super. Ja? Ja, okay. Und was sagen die Hunde dazu? Ja, das war so ein bisschen unsere Befürchtung, als wir uns die Ziegen neu angeschafft haben, weil die relativ wehrhaft sein können. Ziegen sind doch angeblich auch viel cleverer. Ja, cleverer täte ich nicht sagen. Ziegen sind neugieriger. Okay. Schafe können auch, also man denkt so nicht, aber die können auch clever sein. Ja, die sind halt ja nur nicht so neugierig, ein bisschen schüchterner. Ja. Aber genau, sind auch sehr clevere Tiere. Mit den Hunden, am Anfang hat es ein bisschen Probleme gemacht, aber im Speziellen meine Hündin, die hat halt auch, oder die meine alte Hündin hatte ordentliches Durchsetzungsvermögen. Und das haben wir dann geübt. Mhm. Also wir haben den Ziegen halt Angst gemacht quasi, dass sie lernen, die Hunde zu respektieren. Genau. Ja. Und jetzt klappt's gut. Jetzt klappt's gut. Ja, okay. Du bist schon ein bisschen auf die Landschaftspflege eingegangen. Was bedeutet das denn genau? Wie läuft das ab? Oder worin besteht die Landschaftspflege hier auf der Alp? Also die Flächen, die wir mit den Schafen hier beweiden, sind alles Kalkmager-Riesenrasen, Wacholderheiden. Und das sind Kulturlandschaften, die auch durch Schafbeweidung entstanden sind. Mhm. Die halt sehr artenreich sind, aber verbuschen würden, wenn man sie halt jetzt nicht mehr in irgendeiner Form regelmäßig bearbeitet. Man könnte das theoretisch maschinell machen, das geht bei vielen Flächen, weil es Steilhänge sind, geht das nicht, aber die müssen halt quasi jetzt freigehalten werden und weiter ausgemagert werden. Man hat immer wieder einen Nährstoffeintrag und wir tragen die Nährstoffe auf spezielle Dungplätze mit den Schafen. Das heißt, wir sind tagsüber mit den Schafen unterwegs auf den Pflegeflächen und haben dann bestimmte Plätze, wo wir die einsperren. Und das sind quasi die Dungplätze, da kommt der Nährstoff hin. Früher hat man die gesammelt und da war Dung sehr wertvoll. Inzwischen ist das nicht mehr so. Und genau, so magern wir die Flächen immer weiter aus oder halten sie zumindest mager und so kann halt auch oder erhalten halt auch den Artenreichtum auf den Flächen. Also die Schafe fressen hauptsächlich die nährstoffreichen Pflanzen? Ja. Oder was heißt ausmagern? Man hat ja quasi durch Regen und durch Wind, glaube ich auch, habe ich mal irgendwo gelesen, also Verwehung, aber hauptsächlich durch Regen hat man einen Nährstoffeintrag quasi in die Flächen. Ja. Und das heißt, die Pflanzen, die jetzt auf den Wacholderheiden wachsen, das sind halt alles Pflanzen, die nur gedeihen, wenn es sehr wenig Nährstoffe hat. Ja. Weil die nicht besonders Durchsetzung, die brauchen wenig Nährstoffe, sind aber nicht besonders durchsetzungsstark. Sobald man jetzt mehr Nährstoffe auf den Flächen hat, vor allem Stickstoff, gewinnen dann andere Pflanzen. Genau. Okay. Okay. Und das verhindern wir halt einfach. Dadurch, dass wir immer wieder das Gras abfressen, was ja sonst liegen bleiben würde und halt auch einfach wieder als Dung dient für die Flächen und die quasi mit Hilfe der Schafe dann auf die Dungplätze bringen oder unsere Pferchplätze. Werden diese Flächen noch irgendwie anderweitig genutzt? Nein. Okay. Das sind fast ausschließlich Naturschutzflächen. Also touristisch vielleicht, aber die werden sonst überhaupt nicht anders genutzt. Weil du vorhin von den Bauern gesprochen hast, mit ihrem Gülle ausfahren, das sind dann aber andere Flächen, wo ihr durch müsst, oder? Das ist im Herbst und Winter, ja, auf der Reis quasi, wenn wir dann unterwegs sind. Die Wacholderheiden sind eigentlich so bis Mitte, Ende September vielleicht mal, ist da überhaupt noch was zu finden und dann müssen wir halt langsam gucken, dass wir auch auf andere Flächen kommen. Ja. Und das sprecht ihr dann mit den jeweiligen Bauern ab, dass ihr über dessen Wiese gehen dürft? Ja, so im Detail auch nicht mehr. Okay. Kennen uns hier halt auch. Ja. Und hier in der Gegend, das ist auch einfach noch normal. Die brauchen das Gras selbst nimmer. Also im September kann schon mal sein, dass noch jemand zum Mähen kommt. Das sprechen wir dann ab. Aber spätestens, wenn dann es in den Winter geht, sind die Flächen, werden die eh nicht mehr genutzt. Ja. Und dann können wir uns den Rest Gras noch holen. Und das ist auch traditionell einfach in der Gegend noch so verankert. Ja, okay. Und es gibt auch ein sehr altes Recht dazu. Das besteht seit, ich weiß nicht wann, Anfang des Jahrhunderts, glaube ich, hat man das in Form gegossen. Und das gibt's auch heute noch. Und das dürfen wir immer dann oder so lange, bis uns ein Bauer sagt, ihr dürft nicht auf die Flächen. Dann dürfen wir es nimmer. Ja. Für diese Landschaftspflege bekommt ein Schäfer Geld. Genau, das sind, ich glaube offiziell nennen sie das Ausgleichszahlungen quasi. Ja. Dafür bekommen wir Geld und pro Hektar. Ja. Bei uns im Speziellen ist das jetzt alles über Pflegeverträge geregelt. In diesen Pflegeverträgen ist genau festgelegt, wie oft wir beweiden müssen, mit wie viel Schafen wir beweiden müssen, wann wir beweiden dürfen und wann nicht. Das haben wir, weil wir jetzt eine Tour machen quasi, eine Runde von ungefähr 100 Kilometer, denke ich mal, ist das einmal rum. Dreimal im Jahr laufen wir da rum. Ist das dann alles aufeinander abgestimmt von Fläche zu Fläche. Und dann die Verträge müssen wir uns halt halten. Und so ganz grob einfach vom Verhältnis her, verdient ihr euer Hauptgeld über das Fleisch oder über die Landschaftspflege? Also bei uns sind es ungefähr 60-40 jetzt Landschaftspflege. Also 60% ist Landschaftspflege und Agrarsubventionen. Ach so, die gibt's auch noch dann. Die gibt's, die gibt's auch noch. Wir haben auch daheim noch Flächen, Futterflächen, wo man, genau, also des Umsatzes, das ist ja dann genau, sind ja auch immer dann direkt wieder Kosten mit verbunden. Und 40% ist eigentlich der Verkauf von Fleisch, okay. Von Lämmern. Okay. Mhm. Ja. Dann lass uns doch ein bisschen über das Schaf an sich sprechen. Also ich weiß, das Schaf ist ein Wiederkäuer und ich glaube, es ist ein Paarhufe. Und damit hören meine Kenntnisse auf. Ja, ist auch beides richtig. Was gibt's denn noch Wichtiges zu sagen? Im Speziellen, dass eigentlich das Schaf genau für die Dinge gemacht ist, für die wir sie jetzt nutzen. Ja. Also was, wenn wir jetzt noch bei den Wacholderheiden bleiben, quasi, ist es so, dass das halt Magerstandorte sind mit sehr, insgesamt, wenn man jetzt einen Quadratmeter abmähen würde, hat das eine sehr schlechte Futterqualität. Ja. Da könnte man eine Kuh nett von ernähren, ja. Die täte auch keine Milch davon geben. Mhm. Aber das Schaf selektiert halt sehr stark und stellt sich dadurch eine eigene Futterration zusammen. Mhm. Und im Hütebetrieb geht es eigentlich darum, dass wir versuchen, ein Mittelding zu finden zwischen einer guten Ernährung vom Schaf, dass es sich immer erst das Beste und dann eher das Schlechtere raussucht, also diese Selektion und den Ansprüchen, den der Naturschutz an die Flächen hat, also die sollen so und so aussehen und das soll alles schön abgefressen werden und da versuchen wir beim Hüten immer einen Mittelweg zu finden, genau, dass nachher beide Seiten zufrieden sind. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, das macht das Schaf halt, diese Selektion ist unheimlich wichtig dafür. Man könnte mit den Kühen könnte man auf den Flächen, auf denen wir sind, keine Landschaftspflege betreiben, weil ja. die selektieren zu wenig und das Futter täte in der Futterqualitätsmäßig gar nicht reichen. Ja, ja. Gut, und die Kühe machen ja auch den Boden viel stärker kaputt, oder? Dadurch, dass sie so schwer sind. Ja, aber was man halt unter kaputt versteht. Also es ist ja dann quasi auch klar, die hier oben auf der Alp haben viele Bauern ihre Kühe noch draußen. Mhm. Und das ist im Herbst, sieht das manchmal fürchterlich aus, gerade wenn es nass wird und die Kühe sind noch draußen. Aber das ist im Frühjahr auch wieder zugewachsen. Und aber auch da Beispiel, passt sich die Vegetation ja an. Also ja. Es gehört, denke ich, dann auch zu diesem, das sieht zwar vielleicht nicht so schön aus, aber es gehört ja auch zum Ökosystem der Viehweide quasi dazu. Auch da siedeln sich dann ja wieder Käfer oder was weiß ich was an, ja. Die genau das brauchen und die genau davon leben. Und das ist eigentlich ja auch das, was Artenvielfalt dann möglich macht, dass es halt viele unterschiedliche Wirtschaftsformen oder Bewirtschaftungsformen mhm. gibt. Und was aktuell ja auch eigentlich ein Problem ist, dass man halt, dass sich alles ein bisschen auf die paar wenigen Dinge konzentriert. Vieh kommt nicht mehr raus, bleibt im Stall, ja. Es wird nur gemäht, es wird viel Mais gepflanzt, viel Monokulturen. Und genau, ich denke auch so eine Viehweide hat halt leistet seinen Beitrag ja, sozusagen ja. zur Artenvielfalt. Ja, ich habe gerade dran gedacht, ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich stimmt, auf so Deichen am Meer, da kann man doch keine Kühe halten, oder? Weil die den Boden kaputt machen. Genau, da im Speziellen geht's nicht. Okay. Also okay. Da ist es so, dass das Schaf macht halt den Boden nicht kaputt, sorgt durch seinen Tritt dafür, dass es eine sehr feste Grasnarbe gibt. Und trägt damit halt zur Deichbefestigung bei. Ja. Klar, wenn da der Deich ein Stück aufgerissen ist, da dringt's Wasser nachher ein und der Deich schwimmt an und geht kaputt. Ja. Aber genau. Okay. Und Ziegen sind auch Paarhufer. Ja. Okay. Und Kühe auch. Ja. Aber Schafe sind näher mit Ziegen verwandt als mit Kühen, nehme ich an. Ja. Okay. Und gibt's sonst noch Paarhufer? Also Rehe und sowas, oder? Ja, ich glaube das Schwein auch, aber ich bin nicht so sicher. Ich bin kein Experte okay. für Schweine. Ja, okay. Ja. Und gibt es auch Wildschafe? Oder wovon stammt das Schaf ab? Ja, genau, das wollte ich noch überlegen, verflucht. Dann lassen wie wir heißt, das doch. Wie heißt es denn nochmal? Wir hatten sogar mal eins, Mufflon. Jetzt. Ach, das sind die mit den gebogenen Hörnern, mhm. oder? Okay. Es gibt noch Wildschafe. Das Mufflon gehört dazu. Auch ich weiß gar nicht, ob der Steinbock jetzt mehr mit der Ziege, glaube ich, verwandt. Gibt's noch, aber halt nicht mehr viel. Mhm, ja. Die werden hauptsächlich, auch hier auf der Alp gibt's noch Mufflons, aber die sind zur Jagd ausgesetzt worden. Ach so, echt? Mhm. Und ja, es gibt halt eine kleine Gruppe, ich habe sie noch nie gesehen. irgendwann hat sich ein Mufflonbock mal in unsere Herde getraut und da hat es auch Nachkommen gegeben. Mhm. Aber die sind halt unheimlich scheu. Also die noch viel scheuer als Rehe und die sieht man auch nicht. Aber die gibt's noch und die sind auch in Deutschland noch verbreitet. Zwar ausgesetzt, wieder ausgewildert quasi, aber ja, die gibt's noch. Okay. Ah, das wusste ich gar nicht, dass es in Deutschland wilde Schafe gibt. Ich dachte irgendwie so in Afrika oder so. Ja. Wobei, da gibt's eigentlich eher Ziegen, oder? Ich weiß. Also zumindest gehalten wäre doch, in so Filmen über Afrika kommen immer Ziegen vor. Weil die halt auch die Büsche fressen. Keine Ahnung. Ja. Okay, und ein Schaf frisst so ganz grob gesagt Gras, oder? Ungefähr 12 bis 14 Kilo am Tag. Okay. Und eine Ziege frisst Büsche. Ja, zu 80%. Der Unterschied ist, dass Ziegen sich lieber von Büschen ernähren und das auch zu 80% können und 20% das Gras brauchen. Und Schafe ernähren sich zu 80% von Gras und können sich auch zu 20% von Büschen ernähren. Ah ja, okay. Und genau. Und wenn die im Stall sind, dann kriegen die halt Heu. Ja, oder Silage oder je nachdem, wie man halt, es kommt auch ein bisschen aufs Klima an. Heu, da braucht man halt, wenn man Heu mäht, braucht man lange trockene Tage, Perioden und in bestimmten Gebieten ist es halt einfach, bietet sich's an, vielleicht auch Silage zu machen. Was ist aber Silage? Ist Getreide, oder? Was ist Silage? Nee, Silage ist auch, ist eine andere Konservierungsform. Also das ist, da wird's Gras ein bisschen feuchter, in luftdicht abgepackt und das vergärt dann milchsauer und ja, dadurch bleiben halt Nährstoffe erhalten. Man muss es nicht so lange trocknen beim Gras. Es tät halt auch anfangen zu gammeln, wenn man es so offen lagert. Deswegen muss man beim Heu einfach länger trocknen lassen. 92% Trockenmasse. Irgendwie so. Okay, und was fressen die Schafe lieber? Heu oder Silage? Das kann man nicht so sagen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie ich gemäht habe und wann ich gemäht habe. Okay. Und ja, also die fressen Silage, ich denke so aus der Abwechslung. Das ist wie hier auch. Also die fressen Silage gern und eine gute Silage ist ein super Futter. Ja. Eine schlechte Silage kann halt mal Schimmel dran sein oder sowas. Und beim Heu ist es auch so. Ein gutes Heu pfeifen die sich auch rein und gern. Und beim schlechten Heu. Okay. Und 12 bis 14 Kilo sind ja eine ganze Menge. Das ist jetzt Gras, aber trotzdem. Ja, genau. Also das ist dann, genau, da ist noch die Feuchtigkeit mit drin, das Wasser und ja, ist eine ganze Menge. Die fressen das eigentlich auf, so richten wir uns auch ein. Die wir haben von den Hütezeiten haben wir im Prinzip 2x3 Stunden, in denen wir die hüten, wo die dann auch richtig reinkloppen. Das ist immer morgens und abends, wenn es kühl ist, gerade jetzt im Sommer. Im Winter, wenn die Tage kürzer werden, dann hüten wir vielleicht auf einmal und sind dann mit 7 oder 8 Stunden dabei, machen 2 Stunden Pause. Jetzt im Sommer sind die Tage länger, da machen wir sehr früh, machen dann eine Pause mittendrin und lassen sie abends nochmal fressen. Und damit sie diese 12 bis 14 Kilo fressen können, müssen sie halt zwischendurch wieder keuen. Ach so, die können das nicht auf einmal. Die hauen sich das quasi alles rein, dann ist das noch sehr grob, verbraucht auch viel Platz im Pansen. Das muss dann wieder gekäut werden, wird richtig schön zerkleinert und dann passt auch wieder was rein. Genau. Ja, und wie viel müssen die trinken? Das ist ganz unterschiedlich. Also vorgeschrieben ist, Schafe jeden Tag zu trinken, denen frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Schafe haben relativ viele Strategien. Das ist ganz interessant, weil ich gerade eine Studie dazu gelesen habe, weil es halt in der Wanderschäferei sehr schwer einzuhalten ist, die jeden Tag zu tränken. Mhm. Wir haben schon auch Gelegenheiten, die zu tränken und machen das auch, aber jeden Tag ist halt schwierig. Mhm. Und wir wollen halt eigentlich auch nicht da dem mit den Tierschutzgesetzen quasi in die Quere kommen. Und das Schaf hat halt ist ursprünglich in Steppengebieten beheimatet und hat auch Strategien, Wasser zu sparen und Wasser zu speichern. Also die können Wasser im Pansen speichern und sind auch in der Lage, ihre Adern zu verkleinern, dass das Blut quasi nicht so viel Flüssigkeit braucht und können quasi da auch wieder Wasser zurückgewinnen. Und deswegen ist es ganz unterschiedlich. Manchmal saufen die einen Liter und dann reicht es. Und wenn sie gerade Milch machen und frisch Lämmer haben, dann saufen die sicher 12 Liter am Tag. Okay, okay. Aber im Prinzip reicht es denen, wenn die einmal am Tag Zugang zu Wasser haben? Ja. Okay. Genau. Mhm. Die können das speichern und das reicht denen. Und das Wiedercoin, würgen die Nahrung einmal hoch oder mehrfach? Mehrfach. Okay. Also das wird, das kommt auch auf das an, was sie dann ursprünglich mal gefressen haben. Das muss eine bestimmte Größe haben, dann rutscht es weiter nach hinten im Verdauungsapparat und bis das genau die Größe erreicht hat, wird es halt wieder gekäut. Das okay. Heißt, bei sehr langem, groben Gras, wie oft, weiß ich nicht genau, aber wird das dann 3, 4, 5 Mal wieder gekäut. Und wenn sie jetzt nur ganz junges Gras, irgendwo noch im Herbst oder sowas, irgendwas gemäht ist, wo wir noch drauf gehen, dann reicht vielleicht einmal wieder kommen. Ja, okay. Ja. Wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass das Gras, das sie jetzt gerade abgerupft haben, durch Speiseröhre 1 in Magen 1 geht, dann würgen sie das hoch, schlucken das durch Speiseröhre 2 in Magen 2, sondern es geht schon immer, nimmt schon immer den gleichen Weg, oder? Ja. Okay, weil ich hatte nämlich mich gefragt, ob Lämmer, ob die das quasi die Milch in den gleichen Magen schlucken, wo sie als erwachsenes Schaf dann das Gras hinschlucken. Ist aber schon so. Das ist so. Mhm. Genau. Okay. Also der letzte Magen, den das Schaf noch hat, das ist der Labmagen. Da wird die Milch verarbeitet und Lämmer sind noch keine Wiederkäuer. Die entwickeln sich noch zum Wiederkäuer. Und der letzte Magen, das ist der Labmagen und da landet quasi auch die Milch und der ähnelt unserem Magen. Die haben halt nur ihre Vormägen noch, wo dann die Grasverdauung oder die Vorverdauung vom Gras quasi stattfindet. Und der Labmagen spielt dann halt nachher beim Mutterschaf nicht mehr so die große Rolle in der Verdauung. Und bei den Lämmern ist es halt die Möglichkeit, die Milch zu verdauen. Kann man sich das dann so vorstellen, wie wenn jeder von diesen Mägen am Ausgang zum nächsten Magen so eine Art Sieb hat und das immer feiner wird und wenn das Gras halt erst so ganz grob ist, dann geht es durch die Sieb nicht durch, also muss man es hochwürgen und feiner machen? Oder also wie wird das sortiert, ob ich jetzt das wieder hochwürge oder ob das jetzt halt Milch ist und das in den nächsten Magen durchgeht. Das weiß ich nicht genau. Okay. Also, ja. Weil ich habe es mir mal als ja Klappen vorgestellt, die dann aufgehen oder was weiß ich was. Ja, aber irgendwie aber muss der Magen ja sozusagen unterscheiden, das ist jetzt schon dreimal wieder gekäutes Gras oder das ist Gras, das gerade erst geschluckt wurde. So als Art Sieb, aber das weiß ich nicht. Okay. Also wie es dann, genau, wie es sortiert wird. Okay. Das weiß ich nicht. Wie ist denn das mit den Lämmern? So ein Schaf bekommt es jedes Jahr ein Lamm? Hängt von der Rasse ab. Mhm. Bei unseren kann man sagen, dass sie 1,5 Lämmer bekommen. Mhm. Also ja, mal 2, mal 1 halt, aber so im Schnitt. Bei anderen Rassen, wie der Heidschnucke, da kann man eigentlich so 1,1, also die bekommen eigentlich ein Lamm und mal sind es 2. Mhm. Genau, das ist auch Zucht. Also bestimmte Rassen sind einfach auf Fruchtbarkeit gezüchtet und dann auch auf Anzahl der Lämmer. Und es gibt keine Rassen, die nur jedes zweite Jahr ein Lamm kriegen oder so. Also einmal im Jahr ist schon die Regel. Wenn man die Böcke dazu lässt. Ja. Also genau. Ja. Das ist auch noch eine Frage, die ich mir notiert habe. Das findet die Befruchtung noch auf natürliche Weise statt beim Schaf? Okay, also künstliche Besamung macht man nicht. Ist, okay. A, wäre das zu teuer und es geht ja auch so. Und das ist nicht so die Leistung, wie sie bei den Hochleistungsmilchkühen gefordert ist, die trifft bei unseren Schafen ja gar nicht zu. Da muss man jetzt nicht und es ist nicht so wichtig, dass jedes Schaf aufnimmt, weil wir nicht so viel Geld aus jedem. Wir haben ja diese 2 Lammzeiten, das macht schon auch was aus im Vergleich zu Betrieben, die eine Lammzeit haben, weil sie halt einfach auch 2-mal im Jahr die Gelegenheit haben, aufzunehmen. Und das reicht so. Aber das wird in der Schäferei künstliche, ich habe noch nicht davon gehört. Ja. Ja, dass es das gibt. Noch. Und wir lassen halt die Böcke dazu, genau. Es gibt auch, das ist auch bei Schafen, es gibt saisonale und asaisonale Rassen. Mhm. Die saisonalen Rassen, die können nur zu bestimmten Zeiten, wie der Hund auch, gedeckt werden, haben ihren Eisprung. Mhm. Und die asaisonalen Rassen haben einen Zyklus, wie der Mensch. Mhm. Und genau, ist bei unseren Schafen alle 21 Tage. Mhm. Und passt sich dann aber an, wenn man die Böcke dazu tut, dann wird das alles ein bisschen vorgezogen. Ah, okay. Gelegenheit ja. nutzen. Genau. Ja. Ja. Okay, das heißt aber, die Böcke sind bei euch nicht die ganze Zeit dabei. Nee, die sind zu okay. Hause, die haben ihre eigenen Weiden und ja. Und es sind aber eure eigenen Tiere. Ja, genau. Okay. Die kaufen wir auf Auktionen von Züchtern. So kann man halt, das heißt immer, der Bock ist die halbe Herde. Ja. Und ist ja auch so. Ja. Also zumindest die Hälfte der Erbanlagen quasi kommt dann ja vom Bock. Und deswegen ist auch wichtig, dass man, je nachdem, was man haben möchte, wo man an der Herde arbeiten möchte, also ja, ob es jetzt, was weiß ich, die Bemuskelung ist oder die Wolle ist oder wie auch immer, sucht man halt auch Böcke aus. Ja. Genau, da fahren wir auf Auktionen, gibt es in jedem Bundesland ein- oder zweimal im Jahr und gucken uns die Böcke an und kaufen uns dann welche. Und wie viele habt ihr da? Jetzt im Augenblick 10. Und dann sortiert ihr immer zu diesen Zeiten dann die Herde, dass irgendwie die Schafe kommen dann mit dem Bock zusammen? Oder das ist ja alles ziemlich kompliziert, weil da muss man im nächsten Jahr irgendwie Inzucht vermeiden und. Ja, also das machen Züchter machen das so. Die haben ja Interesse dran, dass sie ihre Zuchtschafe quasi eben sehr besonders tolle Schafe sind. Mm. Da wird genau geguckt, welches Mutterschaf mit welchem Bock zusammen. Und ist auch wichtig nachher für die Papiere. Da hat jeder Bock hat auch seine Papiere, wo dann drin steht, wer war die Mutter, wer war der Vater. Mm. Und dafür ist es halt wichtig. Bei uns jetzt als nichts züchterisch tätiger Betrieb spielt das eigentlich keine Rolle. Und da kommen die Böcke zu einer bestimmten Zeit dazu. Dann ist alle gleichzeitig. Genau, und wir lassen sie dann ungefähr 2 oder 3 Jahre, lassen wir so einen Bock reiten. Es besteht dann auch die Möglichkeit nach einem Jahr, dass ihre eigenen Nachkommen decken. Aber da das Genmaterial halt relativ weit auseinander liegt, ist Inzucht jetzt auch nicht das Riesendrama. Mhm. Okay. Also ja, das kommt sicher mal vor, aber durch die 10 Böcke und da muss es schon... Ja, muss auch schon ein Zufall mit reinspielen, ist aber auch nicht so dramatisch. Ja, also, okay. Genau. Und untereinander tun die dann aber nicht kämpfen, dass sie sich irgendwie verletzen Doch. Würden, oder? Ja, verletzen nicht. Ziegenböcke schon eher. Ja. Ich habe auch mit Ziegenböcken eine ganze Zeit geschafft. Die haben ja dann auch die Hörner und da wird dann auch gebissen und Schafe nicht. Das sind alles so Jungsspiele. Die rempeln sich dann an und zeigen sie, wer der Stärkere ist. Und das war's. Und klar auch mit den Köpfen zusammen, aber die sind ja auch dafür gemacht. Ja. Also relativ stabil. Ja. Genau. Und das ist alles, Schafe sind ist insgesamt ein sehr friedfertiges Tier. Und auch die Böcke, das geht nie bösartig zu. Mhm. Das ist immer alles spielerisch und ja. Mhm. Und diese 2 Lammzeiten, gut, dass die Lämmer einmal im Frühjahr geboren werden, das ist ja wahrscheinlich sinnvoll, weil die dann halt viel zu fressen haben über den Sommer. Ja, oder wie sind diese Zeiten gewählt? Man kennt es eigentlich so, dass die Lämmer im Frühjahr geboren werden. Das hängt damit zusammen, dass es halt diese saisonalen Rassen gibt, wo das dann auch so ist. Mhm. Das ist Frühjahr und Herbst eigentlich. Und bei uns ist es so, das hängt mit der Vermarktung zusammen. Und ein bisschen mit der Landschaftspflege, aber es gibt im Herbst das Kurban, das muslimische Opferfest. Das ist da, wo der Abraham auf den Berg gehen sollte und seinen Sohn opfern sollte und dann den Widder opfern durfte. Mhm. Und das ist immer noch ein sehr hoher Feiertag und für uns eine Gelegenheit, Lämmer zu verkaufen, weil traditionell noch immer Lämmer zu der Zeit geschlachtet werden. Mhm. Das ist auch das, wo man dann jedes Jahr von denen Schächtungen liest. Mhm. Und die andere Zeit ist Ostern. Gibt es halt hier im Allgemeinen eine relativ hohe Nachfrage, das Osterlamm. Eine relativ hohe Nachfrage nach Lammfleisch wird halt hier traditionell zu Ostern gegessen. Und bei uns passt das dann gerade so zusammen, wenn wir jetzt die Schafe im Sommer lammen, die vermarkten wir auf Ostern und die Schafe, die im Frühjahr lammen, die vermarkten wir dann auf dem Herbst auf dieses Kurban. Das heißt, sie werden in einem Alter von einem halben Jahr ungefähr geschlachtet? 6 bis 9 Monate. Okay. Dann sind die auch schon fast so groß wie die Eltern, oder? Also wenn man so Lamm isst, dann, ich dachte früher immer, das sind diese kleinen, niedlichen, weißen Dinger, aber das ist ja gar nicht so, da wäre ja auch nicht viel dran. Ja, genau, das wird ein bisschen, manchmal wird das so verbreitet von der Veganer-Szene, dass es sich um solche Lämmer handelt, die wiegen 55 Kilo, also das sind schon bei uns jetzt, manchmal werden die schon mit 42 geschlachtet, aber so grob, aber bei uns wiegen die 55 Kilo und das sind schon ganz schöne Brecher. Mhm. Und das ist auch eigentlich so, wenn man es vom Alter her, ist es wahrscheinlich Pubertät gerade abgeschlossen so oder Ende Pubertät, habe ich immer so den Eindruck. Die Bindung zwischen Mutter und Lamm ist nicht mehr besonders groß. Die sind halt schon lange eigenständig unterwegs und auch wenn wir sie dann zum Schlachten fahren, ist es nicht mehr so, dass die Mütter noch so arg lang nach denen suchen. Mhm. Am Anfang ja, ein, zwei Tage und dann ist aber gut eigentlich. Mhm. Okay. Genau. Und wo werden die dann geschlachtet? Das ist unterschiedlich. Das kommt halt drauf an, wir machen halt ganz normale Vermarktung im Prinzip. Wir haben unsere Abnehmer. Es gibt Betriebe, da kommt jemand vorbei und kauft 100 Lämmer und verteilt die dann quasi wieder. Mhm. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir zu bestimmten Zeiten dann jede Woche zwischen 10 und 20 Lämmer selber wegfahren. Die bringen wir zum Schlachthof und laden die dann aus. Und dann werden die da halt geschlachtet. Verkauft ihr die Lämmer oder das Fleisch? Die Lämmer. Okay. Also das wäre noch eine zusätzliche Möglichkeit quasi auch für uns irgendwie Geld zu verdienen, ist aber unheimlich aufwendig halt, weil da muss man halt jedes einzelne Teil. In Deutschland ist hauptsächlich die Keule gefragt. Mhm. Da muss man aber auch noch, was weiß ich, die Koteletts müssen weg und genau. Und dafür gibt es dann Vermarktungsgesellschaften, die quasi nur die Vermarktung machen. Die kaufen ganze Lämmer und verkaufen dann in Einzelteilen weiter. Damit verdienen die ihr Geld. Ja, ja. Was passiert, wenn ein älteres Tier geschlachtet werden muss? Wird das Fleisch dann da auch noch? Kann man das auch noch essen? Insgesamt ist das relativ schwierig, die loszuwerden. Ja. Im Normalfall. Es gibt auch da noch in Afrika oder Afrikaner haben teilweise eine Nachfrage danach, nach Schaffleisch. Das ist halt auch, also ich esse es gern. Schmeckt halt relativ stark nach Schaf. Mag nicht jeder. Da ist die Vermarktung relativ schwierig. Bei uns ist es so, dass wir halt über die Schäfereigenossenschaft Finkhof, den Betrieb, von dem wir jetzt quasi die Schäferei übernehmen, die haben auch einen Versand für Wollprodukte und haben auch Salami. Und die Salami ist halt aus diesen Altschafen. Ah ja, okay. Genau. Aber das heißt, wenn ein Mutterschaf bei euch ausgedient hat, dann wird das auch noch geschlachtet. Auch geschlachtet, genau. Okay. Und die Böcke? Die werden auch geschlachtet. Manchmal verkaufen wir die nur an Hobbyhalter. Mhm. Aus denen kann man keine Salami machen, weil das wirklich sehr speziell ist. Wir haben uns gerade Bratwürste draus gemacht. Ah ja, okay. Und da kommen wir dann übers Jahr, über die Grillsaison mit so einem Bock. haben dann da noch was draus gemacht. Dass das noch irgendwie, manchmal, wenn wir es gar nicht loswerden, quasi kriegen es auch die Hunde. Ja. Aber ich finde halt schade, sowas dann auch einfach irgendwie wegzuschmeißen. Ja, Also ich finde es gut, wenn das auch verwendet wird und auch noch irgendwie dann seinen Nutzen hat. Weil weg müssen sie halt. Ja. Wir suchen die Schafe, die wegkommen, werden danach ausgesucht, inwieweit sie noch in der Lage sind, Dilemma aufzuziehen. Ja. Wenn das Probleme machen könnte, also wenn eine Euterseite kaputt ist, weil sie eine Euterentzündung hatten, wenn sie einen Lungenschaden haben, wenn ihnen Zähne ausgefallen sind und die möglicherweise mit der Ernährung Schwierigkeiten kriegen, dann suchen wir sie halt raus, dass es dann nachher bei denen geboten nicht zu Komplikationen kommt. Das ist für keine Seite schön, also weder für die Schafe noch für uns. Mhm. Und danach suchen wir die dann halt aus. Wie alt sind die dann so ungefähr? Also bei uns 6 bis 7. Okay. Das ist eine Durchschnittszahl. Die sind wahrscheinlich ein bisschen älter. Die habe ich mir halt quasi so ausgerechnet, dass ich geschaut habe, wie viel Nachzucht, also wie viel Austausch haben wir pro Jahr. Und dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie alt die Schafe sein müssten, die dann nachher weggehen. Ich könnte es auch nachgucken. Inzwischen haben die Schafe alle Einzeltierkennzeichnungen. Da können die dann gucken, wie alt sind die. Aber mir reicht dieses 6, 7 Jahre, aber es gehen halt von der Nachzucht, da nehmen nicht alle auf. Ja. Genau, da kommen auch dann wieder welche weg. Oder dass zwischendurch mal was ist. Und ja, wir haben sicher auch viele Schafe dabei, die 10 sind. Ja. Also, ja. Das heißt, so ein Durchschnittsschaf, das bekommt ja schon nach einem Jahr das erste Lamm, oder normalerweise? Mit einem Jahr wird es das erste Mal gedeckt. Also mit anderthalb. Bei uns kriegt es das erste Lamm. Mhm. Es sollte auch nicht zu früh sein, weil das auch einfach eine Mordsbelastung für den Körper ist. Ja, und uns halt auch wichtig ist, dass die einfach gut auf ihr späteres Leben vorbereitet sind. Ja. Genau. Okay, das heißt, wenn das 6 bis 7 Jahre alt wird, dann bekommt es mit anderthalb das erste Lamm, dann bekommt es, wenn es jetzt jedes Jahr ein Lamm kriegen würde, kriegt es halt irgendwie 5 Lämmer in seinem Leben. Mhm. Sowas. Okay. Ja. Bei den anderthalb sind es dann 7,5. Ja. Die so ein Schaf dann im Schnitt bekommt. Okay. Genau. Wobei das erste Jahr ist eigentlich immer, das erste Mal Lamm ist eigentlich immer ein Einling. Mhm. Und es bekommen schon mal welche Zwillinge, aber denen belassen wir auch nur einen Einling, eben aus demselben Grund, dass Zwillinge aufzuziehen halt auch ordentliche Belastung ist. Und das muss man den jungen Schafen halt nicht antun. Da gucken wir dann, dass wir für die Lämmer eine andere Mutter finden. Mhm. Die werden dann adoptiert. Ja, untergeschoben heißt das. Ja. Also nicht freiwillig adoptiert, sondern wir gucken halt, dass wir Mütter finden, die genügend Milch haben, die zwei aufziehen nur können. Ein Lamm haben. Oder wo eine Totgeburt dabei war. Und wenn man dann schnell genug und geschickt genug ist, da gibt's auch verschiedene Verfahren quasi und Handgriffe, Tricks, wie man das machen kann, dann schieben wir denen halt eine andere Mutter um. Die weiß dann in der manchmal habe ich das Gefühl, die wissen schon und denken sich dann, okay, passt jetzt auch, Schäfer, den Gefallen tue ich dir. Aber oft wissen sie es dann halt einfach nicht und denken, es sind ihre und dann ziehen sie die halt auf. Ja. Genau. Ja. Und das ist auch so einer unserer der Dinge, in dem wir uns in den Lammzeiten am meisten mit beschäftigen, dass wir halt gucken, wo bringen wir welches Lamm richtig unter, dass auch nachher alle gesund und fit und so sind. Mhm. Wie hoch ist die Sterblichkeit bei Lämmern? Bei der Geburt, in der Lammzeit, also so, also wie viel von denen, die geboren werden, werden erwachsen? Da gibt's oder eine, es gibt eine offizielle betriebswirtschaftliche Zahl, die, glaube ich, mitsamt Totgeboten bei 10% liegt. Mhm. Was ich aber, das ist halt eine betriebswirtschaftliche Zahl. Ich denke, das ist zu hoch. Okay. Also bei uns, ich habe es nie genau nachgeschaut, weil wir alles unternehmen, um das möglichst zu verhindern. Ich denke, das ist weit geringer. Okay. Also, wir haben halt ein paar Totgeburten dabei und in den Lammzeiten, was weiß ich, jetzt also viel mehr als 10, 12, wenn wir jetzt in der Lammzeit nicht haben, die es dann nicht schaffen. Ja, ja. Genau. Aber es ist auch schwer zu sagen. Jetzt später sind ja auch noch wieder, so genau weiß ich es nicht. Also bis sie dann mal wirklich geschlachtet werden, das weiß ich nicht. Was mit welchen Krankheiten müsst ihr denn überhaupt hauptsächlich kämpfen, auch bei den erwachsenen Schafen? Also bei den Lämmern sind es in der Lammzeit, also wenn sie noch so jung sind, oft Lungenentzündung und Nabelentzündung. Mhm. Wobei man das halt durch Nabeldesinfektion und so auch in den Griff kriegt. Und bei älteren Schafen sind es dann auch Lungenentzündungen. Wir sind halt bei Wind und Wetter draußen. Mhm. Euterentzündungen spielen eine Rolle. Und das sind so, glaube ich, so die Hauptkrankheiten. Mhm. Und was kann man dagegen machen? Also vorbeugend wahrscheinlich halt möglichst gut ernähren und... Genau, die sollten einen guten Ernährungszustand haben. Ich habe im Mittags, sollten sie nicht unbedingt in der Sonne stehen und auch nicht ewig in ihrem Pferch, wo sich dann die Keime halt einfach auch in der Sonne extrem vermehren. Da sollte man drauf gucken und so versuchen wir das halt nach Möglichkeit zu vermeiden. Und sonst, wenn die das bekommen, früh genug erkennen und gleich behandeln. Ja. Antibiotisch dann. Ja, ja. Wie ist das? Die brauchen ja auch gesunde Füße. Wie empfindlich sind da die Klauen? Also es gibt so eine Krankheit, da sagt man immer, wenn es die nicht gäbe, täte jeder Schafe halt. Das ist die Moderhinke. Mhm. Klingt schon nicht so schön. Genau, das ist sieht auch so aus, wie sie es anhört. Und das ist im Prinzip der Verrotten sozusagen, auch die Klauen. Mhm. Das sind halt mehrere Bakterien aktiv. Und das ist so eine Klauenkrankheit, die in der Schäferei auch wirtschaftlich wirklich eine Rolle spielt. Mhm. Genau, und da gibt's halt präventiv Fußbäder, dafür schneiden wir aus. Und sonst ist es eigentlich hier, die sind halt auch dafür gemacht, marschfähig zu sein. Und dann sind es mal Dornen, die sich eintreten. Mhm. Wir haben halt viel den Wacholder. Die sich eintreten, wo man dann halt Klauenschnitt macht. Und ja, machen zweimal im Jahr bei unseren einen Pflegeschnitt. Mhm. Weil wir halt relativ viel unterwegs sind. Und da schneiden wir die Klauen nochmal schön gerade, dass sie halt auch richtig stehen und laufen. Und da nicht auch noch mit den Bändern, die zusätzlich belasten oder sowas, weil wir halt einfach ja viel unterwegs sind. Mhm. Und ja, eigentlich täte einmal reichen, aber oft machen wir es halt zweimal. Genau. Also diese Klauen, die bestehen aus Horn, so wie unsere Fingernägel, und die muss man daneben schneiden. Genau. Und das macht ihr selber, dafür braucht man nicht sowas wie einen Hufschmied oder sowas. Das ist das Schöne am Schaf. Mhm. Also da kann man, die sind händlich, die kann man umschmeißen und kann denen in die Klauen schneiden und kann die auch behandeln und was weiß ich was. Das ist halt bei Kühen alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, das machen wir alles selbst. Mhm. Genauso wie Geburtshilfe, oder es ist auch, dass die Schafhaltung spielt halt insgesamt jetzt auf die ganze Landwirtschaft gesehen oder Tierhaltung gesehen keine so große Rolle. Es gibt nicht viele Tierärzte, die sich mit Schafen auskennen. Das machen wir im Prinzip alles selber. Wir haben einen Bestandstierarzt, mit dem wir viel absprechen können, aber im Grunde sind wir eigentlich für alles zuständig. Ja. Und machen alles Geburtshilfe, genau. Ja. Und die Zähne, guckt ihr die auch an? Mhm. Aber da vor allem, ob sie danach halt ausfallen. Ja. Das ja. kommt halt auch mit denen, also wir haben jetzt keine Zahnpflege, machen wir nicht. Ja. Wie beim Pferd, glaube ich, wird das gemacht. Ich kenne mich mit Pferden nicht so aus, aber ja, ich meine, aber die werden ja auch sehr viel älter. Mhm. Es gibt manchmal, dass dann ein Fehlbiss oder sowas, da korrigieren wir dann ein bisschen, aber im Grunde gucken wir nur, sind auch alle da und funktioniert das dann halt mit der Ernährung. Die sind halt einfach wichtig dafür, genau. Die Zähne müssen doch ganz anders aussehen als bei uns, oder? Wenn die darauf gemacht sind, irgendwie die ganze Zeit Gras zu zerkauen. Ja, die haben vorne halt so spitze Zähne quasi. Die haben auch oben keine, also oben gibt es nur eine Kauleiste. Ah ja. Die haben nur unten Zähne. Mhm. Und die vorne sind zum Abrupfen und hinten haben sie halt zum Zerkauen. Mhm. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Ja, gerne. Okay. Werden Schafe geimpft? Ja. Gegen? Gibt verschiedene Krankheiten, die wirtschaftlich eine Rolle spielen. Und da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was kostet der Impfstoff. Mhm. Danach wiegt man ab. Mhm, klar. Bei bestimmten Krankheiten ist der Impfstoff relativ günstig. Das machen wir dann einfach, um zu verhindern, dass da genau was passiert. Breiniere zum Beispiel, wir haben noch immer spezielle Namen dafür, kann man ja mal nachschlagen. Spezielle Namen dafür, Breiniere. Clostridien sind das. Tetanus ist da auch mit, ist da auch mit drin. Also das ist so eine Standardimpfung, die man eigentlich bei den Lämmern macht. Dann gibt's noch Impfungen, die man vor dem ersten Lamm macht, Chlamydien, und dass da nichts passiert, genau, dass es nicht zu Fehlgeburten kommt. Und alle Jubeljahre gibt's halt, zuletzt war es Blauzunge. Mhm. Quasi Herdenkrankheiten, die sie dann insgesamt in den Schafbeständen oder auch Kuhbeständen, bei der Blauzunge war es beides, ausbreiten, und dann gibt es eine Impfpflicht für bestimmte Krankheiten, und um die halt einfach wieder loszuwerden. Also das ist das, was ich mir hier wahrscheinlich unter Tierseuchen notiert habe, so Sachen, die so grassieren sozusagen. Ja, ja. Die gibt's. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt hier mit euren Tieren wandert? Dann müsst ihr ja auch aufpassen, dass die sich nicht bei irgendwelchen Kühen, wo ihr vorbeiläuft, lauft, ansteckt oder andersrum. Gibt es da noch bestimmte Sachen, die man beachten muss oder wozu ihr verpflichtet seid? Ja, also die meisten Auflagen gibt es keine. Wir müssen im Winter, wenn wir ziehen, müssen wir eine Triebgenehmigung beantragen. Da kommt ein Tierarzt vorbei vom Veterinäramt, überprüft den Gesundheitszustand der Herde, lässt sich bescheinigen, dass es nicht viel, also keine größeren Krankheiten bei uns gibt. Und nur wenn das halt der Fall ist quasi, bekommen wir auch diese Triebgenehmigung, dürfen halt durch, das ist, die braucht man für fremde Landkreise, also Landkreise, in denen man nicht beheimatet ist, und die durchziehen wir halt auch. Und genau, da müssen wir uns die Triebgenehmigung, und sonst gibt es keine Auflagen, weil es auch eigentlich ja keine große Rolle spielt. Also viele Krankheiten, auch die Blauzunge im letzten Jahr, vorletztem Jahr hat es Schmallenberg gehabt. Das war eine neue Krankheit, die auch wieder grassiert ist, wo man dann den Impfstoff in Eiltempo produziert hat, dann aber festgestellt hat, dass das Immunsystem in der Lage ist, die Antikörper, die es selbst produziert hat, auch länger als ein Jahr quasi zu behalten. Und deswegen gab es keine Impfpflicht nachher. Aber so gibt's keine Auflagen, weil man sich bei wenigen Krankheiten über die Luft oder so ansteckt. Ja. Oder wir sind auch nicht so dicht bei den anderen Schafherden, ja, und Kühe gibt's auch nicht so viel draußen. Oft sind's Stechmücken. Ja. Und da kommen halt auch viele neue Krankheiten her. Okay. Also insgesamt durch den Klimawandel wird's wärmer, hat man uns auch in der Berufsschule drauf vorbereitet, und dadurch werden halt auch vom Süden Europas und von noch weiter unten nach und nach Krankheiten nach oben kommen, die Mücken halt auch einfach mitbringen. Ja, ja. Genau, da müssen wir halt abwarten, was so kommt. Gerade durch die Medien geht wieder das Kuhfieber. Das ist ganz was Spezielles. Das ist im Groben eine Grippe, die vom Schafen auf den Menschen übertragbar ist. Und genau, deswegen gibt es da immer einen ziemlichen Trara in den Medien, wenn dann wieder Kuhfieberfälle. Es gibt in jedem Jahr Kuhfieberfälle. Aber gerade ist das halt wieder vermehrt aufgetaucht und auch durch die Medien gegangen. Und da gibt's jetzt auch noch keine Impfpflicht. Man kann gegen Kuhfieber impfen, den Impfstoff gibt's. Aber weil es halt insgesamt noch keine so große Rolle spielt und das relativ selten vorkommt, will man jetzt halt nicht alle Schafbetriebe dazu verpflichten zu impfen. Mhm. Das kostet halt auch immer Geld. Solche Massenimpfungen, die werden dann auch verpflichtende Massenimpfungen quasi, die werden auch von der Tierseuchenkasse bezahlt. Und die heben sich das Geld halt auch gerne für tatsächliche Notfälle auf. Ja. Die Blauzunge oder was weiß ich was. Ja. Okay. Genau. Wo wir gerade bei Krankheiten und Verletzungen sind, wir haben eine Frage von einem Hörer bekommen: Erste Hilfe beim Schaf. Ja. Wenn du jetzt hier mit denen unterwegs bist, hast du dann deinen Verbandskasten dabei oder wie geht das? Ja, also klar, ich habe immer alles dabei, was ich irgendwie im Auto in dem Fall. Also wir haben immer ein Auto dabei, und da ist eigentlich alles, ich habe einen Hüterucksack, das drin, was ich häufig brauche, und im Auto sind dann solche Sachen wie, wenn ich mal ein gebrochenes Bein habe, wo ich schienen muss, oder wenn ich einen Hundsbiss habe und ein Hund mal zu fest zugepackt hat oder ein Lamm im Stacheldraht festhängt oder was weiß ich was. Da ist auch, wir haben Klammern dabei, dass wir das klammern können, und Nähnadeln, dass wir das nähen können, also ist im Prinzip alles da und machen wir dann auch direkt. Ja, also genau, wenn irgendwas ist. Ja. Entsprechend Antibiotika dabei und ja. Und so ein gebrochenes Bein, muss das dann der Tierarzt noch angucken oder wird es dann geschient und dann wechselt das Bein? Okay. Also der Tierarzt macht es auch nicht besser als ich. Ich habe es inzwischen halt häufig gemacht. Ja. Und es gibt manchmal so sehr komplizierten Bruch hat, wo ich dann einfach nicht weiß, wo ist das jetzt gebrochen. Ja. Wenn das Bein so direkt gebrochen ist, dann kann ich das, dann merke ich das, dann kann ich die Schiene anbringen. Und wenn das oben ist in der Schulter oder was weiß ich was, aber dann ist es oft auch so, da kann der Tierarzt halt eigentlich auch nichts mehr machen. Ja. man könnte das jetzt irgendwie mit speziellen Schräubchen und was weiß ich was, aber das lohnt halt nicht mehr. Und dann wird es notgeschlachtet. Und das mache ich dann auch draußen. Also da habe ich dann alles dabei. Ach so, das machst du dann selber? Genau. Okay. Wenn es dann so ist, dass ein Tier nicht mehr transportfähig ist oder einfach sicher nicht mehr scharf, bevor es halt leidet, ja, mache ich halt eine Notschlachtung. Ja. Und in dem Fall dann oft für die Hunde. Ja, okay. Als Hundefutter. Ja, okay. Und wie bricht sich ein Schaf ein Bein? Tritt das in ein Loch oder ja, wie passiert genau. das? Okay. Das ist eigentlich das Hauptding. Das ja. ist im Herbst vor allem, wenn wir dann nicht mehr auf unseren Flächen unterwegs sind, auf unseren Wacholderheiden, sondern auf den Flächen von den Bauern, die Wühlmäuse. Da treten okay. die Lämmerei mit ihrem Bein und dann macht's knack und dann ist okay. gebrochen. Aber ja. ja, auch viermal im Jahr oder so. Okay. Aber ja. Passiert, ja. Genau. Okay. Das ist immer ärgerlich. Okay. Ja. Ja. Okay, dann lass uns übers Wandern sprechen. Wir haben jetzt eben nicht diese Zeit, wo du gerade zurück zum Stall ziehst, sondern wie nennt sich jetzt diese Zeit? Sommerweide oder wie nennen wir das? Okay. Genau. Wie sieht denn jetzt bei so einer Sommerweide so ein Tag von dir aus? Ja, im Augenblick stehen wir relativ früh auf und lassen die Schafe, das kommt aufs Wetter an, aber so zwischen 6, 7, 8, je nachdem, lassen wir die Schafe raus. Die sind nachts in einem Elektronetz eingesperrt. Dann machen wir unseren morgendlichen Weidegang quasi. Da bin ich mit denen und den Hunden auch je nach Fläche dann unterwegs und teile auch das Futter dann entsprechend ein. Also ich gucke, dass sie erst ein bisschen was Altes fressen, dass es genau dann mal was Frisches oder ja, je nachdem auch wie die Verhältnisse sind, gucke halt, dass sie optimal versorgt sind quasi. Nach 3 Stunden fangen die Schafe an, ob es nun warm ist oder nicht, sich zusammenzurotten und sich für die Mittagspause fertig zu machen, legen sich hin und fangen an wieder zu keulen. Mhm. Und damit ich halt auch was vom Tag habe, mache ich es oft so, dass wir haben Mittagspferche, Schattenpferche oft, wo die dann über Mittag drin bleiben. Und wenn es richtig bulle heiß ist, heute und morgen, heute geht's noch einigermaßen, morgen soll es wieder so werden, fangen die auch eigentlich nicht vor 18 Uhr dann wieder zu fressen. Mhm. Dann stehen sie langsam wieder auf und gucken, was es gibt. Und dann bin ich halt auch wieder da, lasse wieder aus ihrem Pferch raus und lasse wieder 2, 3 Stunden fressen. Meistens, damit es dunkel wird. Halt. Mhm. Mhm. Genau. Jetzt hast du gesagt, du lässt sie erst was Altes fressen und dann was Frisches. Also Altes heißt, dann gehst du mit denen auf eine Fläche, wo die schon mal gegrast genau. haben vor ja. kurzem, wo genau. halt noch nicht so viel nachgewachsen ja. ist. Ja. Das okay. ist dieses Abwiegen zwischen Landschaftspflege und der optimalen Versorgung. Ja, ja. Dass ich dann gucke, dass die Flächen auch sauber werden und das dann alles ja, mir so ein Teil oder den Mädels so ein Teil, dass dann nachher halt alle zufrieden sind. Ja. Und welche Strecke legst du dann während einer so einer 3-Stunden-Tour zurück? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben, unsere Weiden sind halt relativ ungewöhnlich für eine Sommerweide, die sind relativ verstreut. Und wir haben immer Wege dazwischen, längere Wege auch. Aber längere Wege heißt halt nicht, dass wir 25 Kilometer ziehen. Das möchte ich mir und den Mädels auch gar nicht zumuten im Sommer, sondern das sind dann halt immer 2, 3, 4, 5 Kilometer, die wir ab und zu mal laufen müssen, etappenweise. Und dann haben wir halt wieder ein Stück zusammenhängende Schafweide, die dann wieder für 2, 3 Tage oder so reicht. Manchmal länger, genau. Und da ist es dann, manchmal sind die Pferchplätze noch ein bisschen weiter weg, da müssen wir dann hinlaufen. Und aber im Grunde sind das dann immer Etappen, die wir laufen. Dann haben wir 2, 3 Tage, manchmal eine Woche und dann gibt es die nächste Etappe. Und diese Pferche, sind die fest oder mobil? Die sind mobil, also das sind Elektronetze. Ja. Die haben mehrere Querlitzen, ja. Wo Strom läuft und senkrechte zur Stabilität quasi, wo kein Strom läuft, Autobatterie und Stromgerät und das sind nicht ausbrechen. Und die baust du auf? Ja. Okay. Genau. Mhm. Im Augenblick macht es die Praktikantin, da kann ich mir jetzt aussparen, weil ich auch nicht auf allen Flächen, ich muss halt auch gucken, dass die unsere Flächen, die liegen dann halt auch oft mitten zwischen Äckern und Wiesen, die ordentlich gedüngt werden und das ist halt viel leckerer, da täten die Schafe viel lieber fressen. Und da muss ich halt mit den Hunden gucken, dass sie da gar nicht, und deswegen muss ich oft dann schon Pferche vorher aufbauen und mittags und ja, alles schon irgendwie planen und vorbereiten. Und wenn ich halt Praktikanten da habe, die mir helfen, die können das dann während der Hütezeit machen. Dann ja, habe ich insgesamt mehr vom Tag und muss mich da nicht noch drum kümmern. Und im Winter, wollen wir schon zum Winter kommen, oder? Ja, erzähl einfach. Im Winter läuft das dann ein bisschen anders. Da haben wir ja Open Range sozusagen. Da bin ich dann halt auch normalerweise allein unterwegs. Ja. Habe mein Auto dabei. Und ich schaue mir vorher die Route genau an. Überleg mir, wo möchte ich hinlaufen den Tag? Wo kann ich einsperren? Da sperre ich sie mittags halt nicht mehr ein. Ja. Da bleibe ich dann, bin ich 8-9 Stunden mit denen unterwegs und mache mir einen genauen Plan. Einmal tagtäglich, aber ich habe auch einen großen Plan, in welche Gebiete ich ziehe, wo sich's lohnt. Das hängt auch wieder mit Wetter zusammen. Wo fällt viel Schnee? Wo ja, ist es eher kalt? Wo ist es nicht so kalt? Das unterscheidet sich hier echt von Tal zu Tal. Danach mache ich mir einen Plan, auch immer nach den Wetterverhältnissen. Und dann am Tag bin ich dann halt genau mit denen unterwegs und versuche dann immer, dann fahre ich das Auto ein Stück vor, renne mit den Schafen oder mit den Schafen laufe ich wieder hinterher quasi, stelle die auf eine neue Wiese, dann habe ich vielleicht, da sind sie dann eine halbe Stunde beschäftigt, da habe ich dann vielleicht eine halbe Stunde oder 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, das Auto noch zu holen und ja, bin dann immer, da laufen die Schafe eigentlich weniger, als dass ich die ganze Zeit unterwegs bin und das Auto hole und ja, weil da ist mein Pferch drin. Genau, wenn es mal richtig ordentlich schneit und stürmt, dann setze ich mich da auch gerne rein und gucke den Schafen von drinnen zu. Genau, und da ist halt alles drin, was ich brauche und das habe ich dann immer dabei. Und wenn es mal so ist, dass ich alleine nicht mehr auskomme, nicht mehr zurechtkomme oder sowas, dann habe ich halt das Glück, dass ich einfach noch Kollegen habe, die kann ich dann anrufen und die kommen vorbei und fahren mir ins Auto nach. Aber im Prinzip, wenn du jetzt kurz das Auto holst, sind die Schafe alleine mit den Hunden. Ja. Und nö, ja, das kommt dann auf den Hund an. Meine Junge jetzt, die kann ihn nicht alleine lassen, bei denen, die kommt auch irgendwann hinterher. Die macht dann Unsinn, oder wie? Ja, da muss ich halt einfach aufpassen. Also die weiß schon, worum es geht und ja, und das geht halt 10, 15 Mal gut und dann geht's mal nicht gut. Mhm. Und wenn die dann anfängt, die Schafe in irgendeinen Acker reinzutreiben, wo man frisch eingesät hat, ja, so soll es ja nicht sein. Und das wird halt teuer. Und deswegen gucke ich schon, mal mache ich das, aber gucke ich schon, dass ich das alles so einrichte, dass ich die irgendwo stehen lasse, wo ich sie dann auch stehen lassen kann, ohne dass die Hunde dabei sind. Ja, okay. Und lasse dann allein. Es ist auch, dass die Schafe, die haben durch... Die sind ja nicht blöd und haben durch den Hütebetrieb quasi, wissen die auch, dass sie bestimmte Sachen dürfen und nicht dürfen. Manchmal muss ich einen Hund gar nicht schicken, sondern da reicht's zu rufen, weil die sich schon denken, oh, jetzt, da könntest du mal probieren und dann tak, tak, tak, trippeln sie so rüber und gucken mal und wissen aber eigentlich, oh, jetzt kommt vielleicht gleich der Hund, weil ich darf's nicht und dann reicht's, wenn ich einfach mal so ab. Die Schafe erschrecke und dann denken sie, hops, halt, und erdeckt und zapp, sind wieder zurück. Das reicht dann manchmal auch schon, genau. Und die sind auch schon erzogen einfach. Also die wissen auch, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ja. Und da kann ich dann halt in solchen Momenten, kann ich dann auch von profitieren. Ja. Dann lass ich es halt mal allein. Mit dem Fahrrad bist du nicht unterwegs? Manchmal. Mhm. Also wenn es dann so ist, zum Beispiel hier auf der Sommerweide, dass dieses Auto holen kompliziert wird, weil es halt sehr weite Strecken sind oder weil ich eine lange Strecke durch den Wald durchlaufen muss oder sowas, große, sehr lange Etappen habe und ich bin allein, dann mache ich so, dass ich mir ein Fahrrad vorfahre oder das Auto vorfahre und mit dem Fahrrad zurück und dann zum Auto hinlaufe, je nachdem. Aber dann habe ich auch Fahrrad dabei, ja. Okay. Also, genau. Und wie machst du deine Routenplanung? Google Maps oder alles vorher abfahren und angucken? Ja, also das muss ich auf jeden Fall, ich muss es mir halt anschauen. Und es gibt Gebiete, in die unsere Schäferei einfach schon sehr lange geht. die kennen wir auch und da wissen wir auch Bescheid. Und es gibt auch andere Schäfer, die dann in anderen Gebieten sind. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man denen halt nicht in die Quere kommt. Dass auch jeder halt einfach seinen Plan machen kann. Ich benutze ab und zu, die Satellitenkarten von Google Maps, wenn es richtig Schnee liegt und ich nicht mehr genau weiß, wo sind jetzt Wiesen und wo sind Äcker, da sieht man ja gar nicht mehr. Und wo finde ich eventuell Futter, dann gucke ich auf die Satellitenkarten und sehe dann halt, da ist eine Wies, da lohnt sich mal ein bisschen zu graben und zu gucken, ob da Wies drunter ist, die lang genug ist, dass die Schafe sie noch fressen können. Und die Schafe buddeln sich dann das selber aus, das Gras. Genau, die Schafe. Und sagst du, kommt auch auf die Schneeverhältnisse an, aber bis 20 Zentimeter losen, lockeren Schnee können die noch graben, wenn das Gras halt entsprechend lang drunter ist. Ja. Okay. Das muss ich aber vorher alles wissen, weil dann, gerade wenn es richtig Schnee hat, dann ist halt wichtig, da dauert es Fressen auch länger, weil sie noch freigraben müssen. Ja. Die Tage sind ohnehin kurz und das muss halt wirklich einfach gut geplant sein, dass auch alle dann top versorgt sind. 20 Zentimeter ist eine ganze Menge. Ja. Wie viele Probleme hast du mit Raubtieren? Also Hunde, Greifvögel, weiß nicht, was es sonst noch so gibt. Kaum, im Augenblick. Also den Wolf gibt es hier noch nicht. Bären auch noch nicht. Und Hunde, wir haben das alle Jubeljahre mal, dass einer in den Pferch reingeht oder sowas. Aber meistens ist das während der Hütezeiten. Da bin ich da. Und meine Hunde auch. Und die werden halt verjagt. Da passiert in der Regel nichts. Ab und zu haben es mal, dass sie nachts, wenn wir nicht da sind, in den Pferch gehen. Und das macht halt dann immer gehörigen Schaden. Also da sind verletzte Schafe dabei und kaputt gebissen und da muss genäht und was weiß ich was werden. Also das ist schon immer dramatischer. Genau. Und weil Wolf jetzt halt zurückkommt, viele Schäfer, ich auch, einfach Angst, was da auf uns zukommt. Erwartet ihr den hier auf der Alp? Also irgendwann wird sich also sicher durchziehen. Ich bin kein Wolfsexperte, ich weiß nicht, ob er sich hier einnistet, aber Truppenübungsplatz und Münsingen oder sowas. Ist eine große Fläche. Genau, ist eine große Fläche und relativ menschenarm. Und da ist schon einfach, denke ich, auch Wahrscheinlichkeit, ob die nun durchziehen oder es kann halt immer auch passieren. Oder ob sie sich wirklich bei einem ansiedeln und man nachher zum Revier gehört. Immer mir schon Sorgen, was da einfach auf uns zukommt. Ja. Und was uns da erwartet. Ja. Und Greifvögel? Ja, also die großen Greifvögel, das sind Lämmer normalerweise. Wir haben die nicht so jung dabei. Die sind eigentlich nicht so, die sind schon so groß, als dass die jetzt von irgendwelchen Greifvögeln gepackt und mitgenommen werden. Ach so, die werden ja nicht auf der Weide geboren. Ja. Bei uns nicht. Also die werden im Stall geboren. Und sonst ist, Krähen sind ziemliche Arschgeigen, was so Lämmer angeht. Die picken gern die Augen an. Und Raben, Keulgraben genauso. Und haben wir aber speziell jetzt keine Probleme mit. Lämmer meistens schon groß sind und mal wird hier auch eins geboren. Aber ja, genau. Aber es ist so, sobald auch junge Lämmer dabei sind, hocken sie auch nebst dem Pferch und warten schon. Also die kennen das und die wissen dann auch Bescheid, was das ist. Und ja, genau. Noch eine Frage zu deinen Hunden. Hast du die selber ausgebildet? Ja. Okay. Lernt man das auch in der Ausbildung? Ja. Also ist einfach Teil des Berufs und damit auch Teil der Ausbildung. Und je nach Betrieb, auf dem man lernt, also das ist theoretisch in der Ausbildung quasi, also in der Theorie, in der Berufsschule haben wir es nicht gehabt, aber praktisch auf dem Betrieb halt. Und je nach Betrieb wird dem halt mehr oder weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ich selbst bin nicht so der Hundetyp. Also ich bilde sie halt auch aus, aber so wie ich sie brauche gerade und setze da nicht so viel Energie rein. Ich täte auch ohne Hunde Schafe hüten gehen, wenn es funktionieren täte. Und das heißt, du hast die Hunde als Welpen gekauft und dann... Ja, also meine erste Hündin, die habe ich übernommen. Ja. Die konnte schon alles. Ja. Mit der bin ich dann hüten gegangen. Die habe ich dann irgendwann decken lassen. Und da ist meine jetzige alte Hündin ein Welpe von. Und die habe ich inzwischen auch wieder decken lassen. Und jetzt quasi dritte Generation, fange ich jetzt gerade mit der Ausbildung an. Okay. Ich bin jetzt durch die Liste mit meinen Fragen. Wenn du jetzt nichts Dringendes mehr hast, würde ich sagen, wir gucken uns die Schafe noch an. Ja, machen wir so. Okay. So, jetzt sind wir hier bei den Schafen. 700 Stück, was für mich viel weniger aussieht. Aber dazu kann ich vielleicht noch kurz fragen, wie stellst du denn fest, ob alle da sind? Also besonders natürlich, wenn du unterwegs bist und die jetzt nicht in so einem Zaun sind. Also genau weiß ich es eigentlich nicht, ob jetzt alle da sind oder nicht da sind. Aber ich kann die so grob überschlagen, zähle mir 20, 50 raus. Das ist eine Möglichkeit. Und guck dann, zack, mit der Hand so ein bisschen. Und dann sind sie alle da oder sind sie nicht alle da, weil es fehlt ja selten eins, sondern wenn, dann eine ganze Gruppe. Und wir haben die Besonderheit, dass wir schwarze Schafe drin haben in der Herde. Und jetzt sind relativ viele Schwarze dabei, da sind aber auch Lämmer nur dabei, die kommen nur weg. Und wenn ich 14 schwarze Mutterschafe habe und das weiß, dann kann ich die ab und zu mal durchzählen. Und wenn eine fehlt, weiß ich, vermutlich fehlt auch der Rest oder ein Teil der Herde. Und zählen tust du nur, wenn du im Stall ankommst oder wird nie gezählt? Ja, wir haben ein System, da laufen die Schafe einzeln durch. Das ist quasi ein Trichter, wo wir sie fangen und anschließend einen Gang, wo sie einzeln durchlaufen und dann zählen wir sie schon durch, wenn wir gerade die Gelegenheit haben. Das verbinden wir meistens mit anderen Aktionen wie Fußbad, gegen Würmer eingeben oder Ultraschall, sowas. Okay, und was machst du jetzt? Jetzt kommen sie raus, jetzt haben sie Hunger. Mhm. Und ja, ich habe ein Pferd hier stehen, wo Schafe drin sind. Jetzt mache ich den Strom weg, stelle ihn weg, rufe sie raus und lasse sie dann fressen. Aber direkt hier in der Nähe? Oder müssen wir uns jetzt schon verabschieden, weil du jetzt gleich dann auf Wanderschaft bist? Und okay, alles klar, dann sprechen wir uns gleich nochmal. Gut, also jetzt sind die Schafe aus dem Zaun raus und stehen jetzt hier auf einer Wiese direkt neben Liebherr und grasen hier. Und das wird jetzt die nächsten 2-3 Stunden, gehst du hier so ein bisschen in der Gegend rum und die fressen sich satt. Und dann werden sie wieder, wahrscheinlich wieder in den gleichen Zaun eingesperrt, oder? Ja, genau. In dem Fall machen wir es so. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Hektar das hier sind. Aber wir haben halt unsere Wiesen hier. Und da stelle ich mir jetzt quasi meine Futterration zusammen. Und wir bleiben da, bis es dunkel wird. Und dann, wenn es dunkel wird, kommen sie in dem Fall halt auch wieder in denselben Pferd. Ja. Gut, dann fällt mir jetzt keine Frage mehr ein. Ich hoffe, wir haben das Wichtigste abgedeckt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, war super interessant, war halt vor allem natürlich schön, dass ich auch da sein konnte und mir das direkt vor Ort anschauen konnte. Ja, von mir auch Dankeschön. Schön, dass ich dabei war bei euch. Und wenn jemand Interesse hat, einfach bei mir mal bei Twitter reinschauen, unter @schafzwitschern, beantworte auch gerne Fragen. Man kann ein bisschen nachvollziehen, wie es weitergeht. Und genau. Ciao! Damit ist mein Besuch bei Sven de Vries und seinen Schafen und seinen Ziegen beendet. Das war echt ein super Nachmittag, war total schönes, warmes Wetter. Das war Anfang August, dass ich dort war. Und ich fand es sehr interessant, also nochmal ganz herzlichen Dank an Sven und heute auch einen ausdrücklichen Dank an meine Eltern. Ich hatte nämlich in der Zeit, als ich da war, kein Auto und deswegen haben die mich nach Ehingen gefahren und wieder zurück. Das war total nett. Und an euch Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net.